Erster David hat einen Sohn. Er heißt Absalom. Absalom hat eine schöne Schwester. Sie heißt Tamar. Ein anderer Sohn von David heißt Amnon. Amnon liebt Tamar. Zweiter Amnon ist sehr traurig wegen Tamar. Er wird fast krank. Tamar ist eine junge Frau. Amnon weiß nicht, was er tun soll. Dritter Amnon hat einen Freund. Er heißt Jonadab. Jonadab ist der Sohn von Davids Bruder. Er ist sehr schlau. Vierter Jonadab fragt Amnon, warum bist du jeden Morgen so traurig? Du bist doch der Sohn vom König. Amnon sagt, ich liebe Tamar. Sie ist die Schwester von Absalom. Fünfter Jonadab sagt, leg dich in dein Bett. Tu so, als ob du krank bist. Dein Vater David wird kommen. Sag ihm, bitte schick Tamar zu mir. Sie soll mir Essen bringen. Sechster Amnon legt sich ins Bett. Er tut so, als ob er krank ist. König David kommt zu ihm. Amnon sagt, bitte lass Tamar kommen. Sie soll zwei Kuchen für mich backen. Siebter David schickt eine Nachricht zu Tamar. Er sagt, geh zum Haus von deinem Bruder Amnon. Koch dort etwas für ihn. Achter Tamar geht zum Haus von Amnon. Er liegt im Bett. Sie nimmt Teig und macht Kuchen. Sie backt die Kuchen vor seinen Augen. Neunter sie bringt das Essen. Aber Amnon will nicht essen. Er sagt, alle Leute sollen rausgehen. Alle gehen aus dem Zimmer. Zehnter Amnon sagt zu Tamar, bring das Essen in mein Zimmer. Ich will aus deiner Hand essen. Tamar bringt die Kuchen zu Amnon. Elfter sie gibt ihm das Essen. Da hält er sie fest. Er sagt, komm, leg dich zu mir, meine Schwester. Zwölfter sie sagt, nein, mein Bruder. Tu mir das nicht an. Das ist in Israel verboten. Das ist eine böse Tat. Dreizehnter wo soll ich mit meiner Schande hin? Alle Leute werden schlecht über dich reden. Frag doch den König. Er gibt mich dir sicher zur Frau. Vierzehnter aber Amnon hört nicht auf sie. Er ist stärker als sie. Er tut ihr Böses an und schläft mit ihr. Fünfzehnter danach hasst Amnon sie sehr. Sein Hass ist größer als seine Liebe vorher. Amnon sagt zu ihr, steh auf und geh weg. Sechzehnter sie sagt, nein, mein Bruder. Das ist noch schlimmer. Du kannst mich nicht einfach wegschicken. Aber er hört nicht auf sie. Siebzehnter er ruft seinen Diener. Er sagt, bring diese Frau raus auf die Straße. Schließ die Tür hinter ihr ab. Achtzehnter Tamar trägt ein langes Kleid. So kleiden sich die Töchter vom König. Der Diener bringt sie raus. Er schließt die Tür ab. Neunzehnter Tamar macht Asche auf ihren Kopf. Sie zerreißt ihr schönes Kleid. Sie legt ihre Hand auf den Kopf. Sie geht weg und weint laut. Zwanzigster ihr Bruder Absalom sieht sie. Er fragt, war Amnon bei dir? Sei jetzt still, meine Schwester. Er ist dein Bruder. Tamar bleibt allein im Haus von Absalom. 21. König David hört alles. Er wird sehr wütend. Aber er bestraft Amnon nicht. Er liebt Amnon, weil er sein erster Sohn ist. 22. Absalom redet nicht mehr mit Amnon. Er sagt kein gutes Wort und kein böses Wort. Er hasst Amnon wegen Tamar. 23. Zwei Jahre vergehen. Absalom lässt seine Schafe scheren. Das ist in Bor-Hazor. Er lädt alle Söhne vom König ein. 24. Absalom geht zum König. Er sagt, ich feiere ein Fest. Bitte komm mit deinen Leuten zu mir. 25. Der König sagt, nein, mein Sohn. Wir kommen nicht alle. Das ist zu viel Arbeit für dich. David will nicht gehen. 26. Absalom sagt, wenn du nicht kommst, dann lass Amnon mitgehen. Der König fragt, warum soll er mit dir gehen? 27. Absalom bittet ihn sehr oft. Dann lässt David Amnon und alle Söhne mitgehen. Absalom macht ein großes Fest. 28. Absalom sagt zu seinen Dienern, passt auf. Amnon wird viel Wein trinken. Dann sage ich, tötet Amnon. Habt keine Angst. Ich befehle es euch. 29. Die Diener tun, was Absalom sagt. Sie töten Amnon. Alle anderen Söhne vom König stehen auf. Sie reiten schnell weg. 30. Sie sind noch auf dem Weg. Da hört David eine Nachricht. Jemand sagt, Absalom hat alle Söhne getötet. Keiner lebt mehr. 31. Der König steht auf. Er zerreißt seine Kleider vor Trauer. Er legt sich auf den Boden. Auch seine Diener sind sehr traurig. 32. Aber Jonadab sagt, mein Herr, das stimmt nicht. Nicht alle Söhne sind tot. Nur Amnon ist tot. Absalom wollte das schon lange tun. 33. Glaubt das nicht, mein König. Es sind nicht alle Söhne tot. Nur Amnon ist gestorben. 34. Absalom läuft weg. Ein Wächter sieht viele Leute kommen. Sie kommen den Berg runter. Er sagt es dem König. 35. Jonadab sagt zum König, siehst du? Die Söhne kommen. Ich habe die Wahrheit gesagt. 36. Da kommen die Söhne an. Sie weinen sehr laut. Auch der König und seine Diener weinen viel. Der König ist sehr traurig. 37. Absalom ist geflohen. Er geht zu König Talmai in Gesur. David trauert jeden Tag um seinen Sohn. 38. Absalom bleibt 3 Jahre in Gesur. 39. König David vermisst Absalom sehr. Er möchte ihm vergeben. Er hat sich an den Tod von Amnon gewöhnt.